In Altendorf wollte gegen 15 Uhr ein 6-jähriger Bub die Burggasse überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Auto auf der Straße bergaufwärts. Am Steuer saß eine 45-jährige Frau. Es kam zur Kollision zwischen dem Wagen und dem Kleinen. Der Bub erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Helikopter in eine Spezialklinik nach Zürich geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz in Verbindung zu setzen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Altendorf wollte gegen 15 Uhr ein 6-jähriger Bub die Burggasse überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Auto auf der Straße bergaufwärts. Am Steuer saß eine 45-jährige Frau. Es kam zur Kollision zwischen dem Wagen und dem Kleinen. Der Bub erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Helikopter in eine Spezialklinik nach Zürich geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz in Verbindung zu setzen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Meine Damen und Herren, auf Gleis 7b fährt ein der Regionalexpress nach Heilbronn, Hauptbahnhof über Eberberg. Abfahrt 13.34 Uhr. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Ich wiederhole. Der Regionalexpress nach Heilbronn Hauptbahnhof über Eberberg fährt auf Gleis 7b ein und fährt um 13.34 Uhr ab. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Meine Damen und Herren, auf Gleis 7b fährt ein der Regionalexpress nach Heilbronn, Hauptbahnhof über Eberberg. Abfahrt 13.34 Uhr. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Ich wiederhole. Der Regionalexpress nach Heilbronn Hauptbahnhof über Eberberg fährt auf Gleis 7b ein und fährt um 13.34 Uhr ab. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Hier noch eine ganz erfreuliche Nachricht in unserem wöchentlichen Umweltmagazin, die wieder einmal zeigt, wie viel Fantasie Kinder haben können und dass wir uns so manches Mal ein Beispiel an ihnen nehmen sollten. Die Kinder von Plant for the Planet haben ihre eigene Schokolade entwickelt. Die gute Schokolade. In den ersten 4 Wochen wurden bereits 250.000 Tafeln vom Handel bestellt. Die Kinder produzieren die Schokolade so, wie sie jedes Produkt auf der Erde erzeugen würden. Fair und klimaneutral. Die gute Schokolade gibt es auch auf Facebook. Dort sammeln die Kinder kreative Ideen, wie man mit Schokomops die Aufmerksamkeit auf die gute Schokolade lenken kann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier noch eine ganz erfreuliche Nachricht in unserem wöchentlichen Umweltmagazin, die wieder einmal zeigt, wie viel Fantasie Kinder haben können und dass wir uns so manches Mal ein Beispiel an ihnen nehmen sollten. Die Kinder von Plant for the Planet haben ihre eigene Schokolade entwickelt. Die gute Schokolade. In den ersten 4 Wochen wurden bereits 250.000 Tafeln vom Handel bestellt.